Die wilde Öffentlichkeit schätzt den verehrten Marschall Kim Jong-un hoch. Der Chefsekretär der britischen Juche-Ideologie-Studiengruppe sagte, dass die Liebe des großen Präsidenten Kim Il-sung und des Herrn Kim Jong-il zur Nachkommenschaft vom verehrten Staatsführer Kim Jong-un ausgezeichnet zur Blüte komme. Die Vorsitzende des Zentralvorstandes der Laotischen Frauenbundes, der Leiter des Clubs Togus Erzurik, der mongolischen Taekwondo-Gesellschaft und weitere ausländische Persönlichkeiten betonten begeistert, sie haben an den Gesichtern der Kinder, die dank der warmen Fürsorge von Genossen Kim Jong-un ihre Begabung in vollem Maße entwickeln und glücklich heranwachsen, die helle Zukunft Koreas gesehen. Der russische Zeitungsverlag Komsomolskaja Prawda veröffentlichte auf seiner Internet-Homepage einen Beitrag über die erhabene Nachwuchsanschauung von Kim Jong-un, der den Kindern ohne Rücksicht auf seine kostbare Zeit väterliche Liebe erweist und die Sache für die neuen Generationen für die wichtigste Angelegenheit hält. Die Internet-Homepage des nigerianischen nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studienkomitees stellte das Pyongyanger Kleinstkinderheim und das Pyongyanger Kleinkinderheim vor, die am schönen Ufer des Flusses Taedong als Wiege des Glücks und der Liebe zu Kindern errichtet worden sind. Dabei teilte sie mit, dass dank der Fürsorge von Kim Jong-un an vielen Orten der DVJK Kleinstkinderheime, Kleinkinderheime, Waisenheim-Grund- und Oberschulen und Schulopaläste ausgezeichnet gebaut oder rekonstruiert werden. In seiner Erklärung hob das peruanische Unterstützungskomitee für die selbstständige und friedliche Vereinigung Koreas hervor, dass die edlen Charakterzüge des verehrten Genossen Kim Jong-un, der die Kinder für wertvolle Schätze halte und ihnen große Fürsorge angedeihen lasse, die Herzen aller Menschen bewegen.